man nie allein. So war es, so ist es, so wird es immer sein. Romantische Küsse tauscht man bei Mondenschein. So war es, so ist es, so wird es immer sein. Die Glocken schlagen Mitternacht und die Herzen sind erwacht, weil um diese Zeit durch die Einsamkeit das Glück die Runde macht. Romantische Nächte erlebt man nur zu zweit. So war es, so ist es, so wird es immer sein. Immer.